Hallo. Mann, stell dir vor, ich habe gerade was erlebt. Aha, was denn? Ich bin aus Versehen in eine Polizeikontrolle geraten. Wo denn, wo denn? Direkt vor der Humboldt-Uni. Aha. Da an der Fußgängerampel, wo immer keiner rübergeht. Super, aus Versehen, aber macht's gut. Deswegen bin ich natürlich wie immer bei Rot rübergefahren. Ist nicht falsch. Naja, fanden die Polizisten dann schon. Ach, schade. Und dann muss ich mit denen da in ihrem Auto sitzen. Oh. Die haben ja dann immer diese kleinen Busse. Wie lange hast du da ausgehalten? 5 Minuten, bis das Finanzielle geklärt war. Widerlich, oder? Ach, wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten. Warum? Naja, über so Straßenverkehrsordnung und sowas. Und habt ihr da noch so eine Art Aussprache so zwischen euch? Na, das passiert ja praktisch auf finanziellem Wege, da wird ja nicht drüber geredet. Worüber denn dann? Da hab ich doch gesagt, Straßenverkehrsordnung und so. Ach so. Und dass ich 25 Euro zahlen muss und so weiter. Da wäre toll, wenn man Vollkastro hätte. Wieso? Ich bin doch Vollkastro-mäßig drauf. Ich sehe doch sowas unter Gemeinwohlaspekt. Nicht Vollkastro, Vollkasko habe ich gesagt. Ach so, wenn ich Vollkasko hätte. Ja. Quatsch, erstens gibt es beim Fahrrad gar nicht, zweitens würde es beim Auto auch gar nicht funktionieren und drittens ist es ganz gut, wenn man auch mal ein bisschen was in Staatssäckle zahlt. Hm. Und wahrscheinlich freuen die sich doch auch, wenn man denen Geld gibt. Ja, wahrscheinlich freut's die. Und letztlich sind die Polizisten ja auch auf uns angewiesen. Da hast du jetzt gewissermaßen eine besondere Verantwortung, naja. Die noch, also denen Spaß zu haben, machen oder mit denen Spaß zu haben. Deswegen habe ich die auch eingeladen heute Abend zum Essen. Aha. Also zu Hause. Das heißt, wir haben das Vergnügen heute wieder? So um 8 habe ich gesagt, kommen Sie dann. Ach, das ist schön. Weiß gar nicht, was Sie bis dahin machen sollen. Naja, kannst du ein bisschen sinnvolle Arbeit machen zwischendurch. Ja, vielleicht so nach passender Musik suchen oder so. Hörst du viel Musik? Ja, wenigstens jetzt für den Fall, dass die Polizisten viel Musik hören wollen. Ich höre ja nicht so viel Musik, fällt mir auf. Ist ja auch gerade ausgegangen. Achso. Hör mal, das hier könnte denen gefallen. Oder? Ja. Also hat zumindest was mit ihrem Beruf zu tun. Das stimmt natürlich. Aber ich habe mir noch gar nicht überlegt, was es eigentlich zu essen gibt. Kannst du dich darum kümmern? Icke? Ja, ich muss doch erst hier die Musik auswählen. Ach, ja, muss ich mir mal was einfallen lassen. Das ist aber auch immer schwer. Das ist ja dann immer ein ex-irrer Anlauf. Eine Ochsenschwanzsuppe erstmal machen. Das macht dann schon Mühe. Ja, du weißt aber auch schließlich wofür. Ja? Na, was denkst du denn? Ich hätte auch alleine essen können heute Abend. Spaß alleine ist echt total schwer. Spaß alleine zu haben, ist überhaupt nicht schwer. Nee? Und mich macht's einfach ein Stück weit glücklich, wenn ich anderen Leuten was Gutes tun kann. So. Und genau das habe ich nämlich für mich auch beschlossen, für den Rest des Jahres glücklich sein. Du hast jetzt hier den Beschluss gefasst, glücklich zu sein. Ja, ich habe beschlossen, jetzt erstmal für den Rest des Jahres glücklich Beschluss. Zu sein. Ein toller Beschluss, ich will glücklich sein. Ist ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ja, ja, ist eine extreme Herausforderung. Deswegen sehe ich doch auch die Polizeikontrolle so positiv. Ja, aber hast du nicht den Eindruck, dass dieser gewissermaßen dieser Satz von unverdientes Glück macht fett und faul, dass der möglicherweise bei dir auch seine, also dann sich einlösen könnte? So unverdient, ich tue doch was dafür. Was? Positiv denken, Polizisten zum Essen einladen. Super. Naja. Glück ist wirklich wie Briefmarken sammeln. Man muss jeden Tag irgendwas machen, was schön ist. Ja. Und sich das merken und gewissermaßen ins Glücksbriefmarkenalbum einstecken. Genau. Und den ganzen Rest scheiß verdrängen, nicht erinnern, ignorieren. Und in diesem Jahr gab es bisher nicht so tolle Briefmarken. Da muss ich doch ein bisschen was nachholen. Wenn das Jahr bis jetzt scheiße war, muss man jetzt nochmal anfangen, so richtig sich so eine Pelzstola um den Hals werfen und arschwackelnd. Raus. Arschwackeln also raus? Sowas, so. Ach so, du meinst, da müsste quasi ganz viel unter Leute kommen und so. Genau. Ja, aber heute geht es nicht. Wir haben doch dann hier Gäste. Pech ab, Baby. Und man kann die ja eigentlich auch nicht einfach so versetzen, oder? Im Straßenverkehr würde das gewissermaßen mit dem Tode bestraft werden. Dann muss ich den eben absagen. Hast du die Nummer von der Polizei irgendwo? Hm. Oder vom Verkehrspolizeichef? Ich weiß jetzt nicht, wie die sind. So, nee, also jetzt kenne ich nicht persönlich. Nicht mal notiert. Ja, habe ich jetzt gerade nicht. Scheiße. Ah, da muss ich eben alleine gehen. Dann musst du hier bleiben mit den Essen. Icke? Siehst du hier noch jemanden, der in Frage käme? Nö, eigentlich nicht. Dann verbringst du mal einen ruhigen Abend mit zwei Verkehrspolizisten. Macht mir zwar keinen Spaß, aber dir zuliebe. Ich bin mal gespannt, was ich so für Leute kennenlerne. Ja. Bestimmt gute Freunde aus aller Welt, man muss ja nur wollen. Wo findet man denn gute Freunde aus aller Welt? Wo lernt man die denn kennen? Weiß ich auch nicht genau, aber ich werde es, glaube ich, erstmal im Kuppelnest versuchen. Aha. Bis dann, tschüss. Tschüss. Schöne Nacht noch. Tschüss.